Andrei Vassiljevich Kovrin, der Magister, fühlte sich erschöpft und litt unter seinen Nerven. Aber er ließ sich nicht behandeln, sondern plauderte nur irgendwie flüchtig bei einer Flasche Wein mit einem befreundeten Arzt darüber, und dieser empfahl ihm, Frühling und Sommer auf dem Lande zu verbringen. Zum Glück war auch gerade ein langer Brief von Tanja Pesotskaja eingetroffen, der ihn einlud, nach Borisowka zu kommen und dort zu Besuch zu bleiben. Und darum kam er zur Überzeugung, dass es für ihn in der Tat ratsam sei, zu reisen. Zunächst freilich, es war noch April, fuhr er nach Hause in sein angestammtes Gut Kovrinka und verbrachte hier zurückgezogen 3 Wochen. Nachdem er dort den guten Zustand der Straßen abgewartet hatte, begab er sich im Wagen zu seinem vormaligen Vormund und Erzieher Pesotsky, einem in ganz Russland bekannten Gartenbauer. Die Entfernung von Kovrinka nach Borisowka, wo die Pesotskys lebten, wurde auf nicht mehr als 70 Werst geschätzt, und so war es ein wahres Vergnügen, über die weichen Frühlingswege in der bequemen, gut gefederten Kalesche dahin zu fahren. Das Haus der Pesotskys war riesig, mit Säulen und Löwen, von denen der Stuck abgefallen war, und an der Auffahrt stand ein Lakai im Frack. Ein altertümlicher Park, düster und streng, nach englischer Art angelegt, zog sich fast eine ganze Werst weit vom Hause bis zum Fluss und endete hier an dem steilen, abschüssigen Lehmufer, auf dem Fichten mit bloßgelegten Wurzeln, die fast wie zottige Tatzen aussahen, wuchsen. Unten blitzte unwirklich das Wasser, über dem Schnepfen mit kläglichem Zwitschern hin und her flogen, und die Stimmung war dort ständig so, dass man sich hinsetzen und eine Ballade verfassen konnte. Dafür war die Stimmung in der Umgebung des Hauses, auf dem Hof und im Obstgarten, der mitsamt der Baumschule eine Fläche von etwa 30 Dessiatinen einnahm, stets heiter und lebenslustig, sogar bei schlechtem Wetter. Solch erstaunliche Rosen, Lilien und Kamelien, solche Tulpen in den allerverschiedensten Farben, beginnend mit dem grellen Weiß und mit einem Schwarz wie Ruß endend, kurz einen solchen Blumenreichtum wie bei Pesotsky hatte Kovrin noch an keinem anderen Ort je erblickt. Der Frühling hatte gerade erst eingesetzt und darum barg sich die wirkliche Pracht der Blumen noch in den Gewächshäusern. Allein schon das, was längs der Alleen blühte und da und dort auf den Beeten zu sehen war, genügte, dass einer, der im Garten spazierte, sich in das Reich der zärtlichen Farben versetzt fühlen musste. Zumal in den frühen Stunden, wenn auf jedem Blumenblatt noch der Tau blitzte. All das eben, was die dekorative Seite des Gartens bildete und was von Pesotsky selber verächtlich als dummes Zeug bezeichnet wurde, hatte auf Kovrin schon in seiner Kinderzeit einen märchenhaften Eindruck gemacht. Was gab es da nicht an Launen, an erlesenen Missgestaltungen, an glatten Verhöhnungen der Natur? Gab es doch dort ganze Spaliere aus Obstbäumen, Birnen, die wie Pyramidenpappeln aussahen, kugelförmige Eichen und Linden, ja sogar einen Apfelbaum, der wie ein Schirm gestaltet war. Es gab dort ganze Schwibbogen, Monogramme, Kandelaber und sogar aus Pflaumenbäumen die Zahl 1862. Eine Ziffer, die das Jahr kennzeichnete, da Pesotsky mit dem Gartenbau begonnen hatte. Dort nahm man auch schöne, schlanke Bäumchen mit geraden und festen, geradezu palmenähnlichen Stämmen wahr, und nur wenn man ganz genau hinsah, konnte man feststellen, dass diese Bäumchen nichts waren als Stachelbeer- und Johannisbeersträucher. Das aber, was in diesem Garten am meisten erheiterte und ihm sein belebtes Aussehen verlieh, war die unablässige Bewegung darin, denn vom frühen Morgen bis zum Abend wimmelte es um die Bäume und Büsche herum und in den Alleen und auf den Beeten von Menschen mit Karren, Spitzhacken und Gießkannen, die wie Ameisen wirkten. Kovrin war abends um die 10. Stunde bei den Pesotskys eingetroffen. Er fand Tanja und ihren Vater Jegor Semjonitsch in rechter Aufregung vor. Der klare Sternhimmel sowie das Thermometer kündigten Morgenfröste an. Der Gärtner aber, Iwan Karlitsch, war in die Stadt gefahren und so war keiner da, auf den man sich verlassen konnte. Beim Abendessen war von nichts anderem als vom Frühfrost die Rede und es wurde beschlossen, dass Tanja gar nicht erst zu Bett gehen, sondern vielmehr in der ersten Morgenstunde den Garten inspizieren solle, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung sei, während Jegor Semjonitsch selber um 3 oder sogar noch früher aufstehen werde. Kovrin verbrachte den ganzen Abend mit Tanja und begab sich nach Mitternacht mit ihr in den Garten. Es war kalt. Draußen roch es schon kräftig nach Brand. Im großen Obstgarten, der als Gewerbegarten bezeichnet wurde und Jegor Semjonitsch jährlich mehrere tausend Rubel Reinertrag brachte, wölkte sich schwarzer, dicker und beizender Rauch über dem Erdboden hin und rettete sich um die Bäume schlingend diese Tausende vor dem Frost. Die Bäume standen hier in schachbrettartiger Anordnung, ihre geraden Reihen waren regelmäßig ausgerichtet, gleich Kompanien von Soldaten, und diese strenge und pedantische Regelmäßigkeit sowie der Umstand, dass alle Bäume vom gleichen Wuchs waren und völlig gleichartige Stämme und Wipfel besaßen, machten das Bild einförmig und sogar langweilig. Kovrin und Tanja schritten längs der Reihen hin, zwischen denen Scheiterhaufen aus Mist, Stroh und allen möglichen Abfällen glommen, und begegneten zuweilen einzelnen Arbeitern, die durch den Rauch wie Schatten wankten. Es blühten nur die Kirschen, die Pflaumen und einzelne Apfelsorten. Der ganze Garten aber ertrank im Rauch, und nur als sie die Baumschule erreichten, vermochte Kovrin aus voller Brust aufzuatmen. »Schon in der Kindheit habe ich ja immer vor Rauch niesen müssen«, sagte er, die Schultern zusammenziehend. »Allein bis heute vermag ich nicht zu fassen, wieso eigentlich der Rauch vor Frost zu schützen vermag.« »Der Rauch tritt anstelle der Wolken, wenn solche fehlen«, erklärte Tanja. »Und wozu werden dann Wolken gebraucht? Wenn das Wetter trüb oder wolkig ist, gibt es keine Morgenfröste.« »Ach, so ist das«, er begann leise zu lachen und nahm ihre Hand. Ihr breites, sehr ernsthaftes und verfrorenes Gesicht mit den feinen schwarzen Augenbrauen, der aufgeschlagene Mantelkragen, der sie daran hinderte, den Kopf frei zu bewegen, und sie selber, die magere und schlanke, die ihr Kleid hochschürzte, um es vor dem Tau zu schützen, versetzten ihn in Rührung. »Mein Gott, sie ist schon ganz und gar erwachsen«, sagte er. »Als ich zum letzten Mal vor 5 Jahren von hier fortfuhr, da waren sie noch ganz und gar ein Kind. Sie waren so dünn und langbeinig und stets mit bloßem Kopf und trugen dabei immer so kurze Kleidchen, dass ich sie damit neckte, sie seien ein kleiner Reiher. Was die Zeit doch alles tut. Ja, es ist 5 Jahre her.« Tanja seufzte. »Wie viel Wasser ist seit der Zeit flussabwärts geflossen? Sagen Sie mal, Andrejuscha, aber sprechen Sie die Wahrheit«, fuhr sie lebhaft fort und sah ihm dabei in die Augen, »sind wir Ihnen nicht fremd geworden? Doch was frage ich da? Sie sind ja ein Mann und leben ihr eigenes, ihr interessantes Leben, denn sie sind eine Größe geworden. Da ist es nur natürlich, dass eine Entfremdung eintritt. Allein wie immer dem auch sei, Andrejuscha, ich möchte, dass Sie uns zu Ihren Vertrauten zählen. Wir haben ein Recht darauf. Ich zähle Sie dazu, Tanja. Ehrenwort, freilich, Ehrenwort. Sie mussten sich heute darüber wundern, dass wir solch eine Menge Fotografien von Ihnen besitzen. Sie wissen doch, mein Vater betet Sie an. Mir will manchmal scheinen, dass er Sie mehr liebt als mich. Er ist richtig stolz auf Sie. Sie sind ein gelehrter und ungewöhnlicher Mann. Sie haben einen glänzenden Aufstieg genommen. Und er ist davon überzeugt, dass Sie nur deswegen so geworden sind, weil er Sie erzogen hat. Ich hindere ihn nicht daran, das zu denken. Mag er nur. Die Morgendämmerung setzte ein. Das war besonders an der Deutlichkeit zu bemerken, mit welcher die Rauchwolken, aber auch die Kronen der Bäume, sich von der Luft abhoben. Die Nachtigallen schlugen und von den Feldern hörte man den Wachtelruf. »Zeit, schlafen zu gehen, scheint's«, meinte Tanja. »Zudem ist es kalt.« Sie nahm seinen Arm. »Schönen Dank, Andrejuscha, dafür, dass Sie gekommen sind. Wir haben nichts als Uninteressante bekannt. Und auch deren nur wenig. Was wir haben, ist allein Garten, Garten und Garten und weiter nichts. Baumstamm, halber Stamm.« Nun lachte sie. »Oporto-Äpfel, Renetten, Winteräpfel, okulieren, kopulieren. Unser ganzes Leben ist mit Haut und Haar dem Garten verschrieben, so dass ich sogar nichts anderes mehr träume als von Äpfeln und Birnen. Das ist natürlich sehr gut und sehr nützlich. Doch zuweilen verspürt man den Wunsch nach etwas anderem, nach Abwechslung. Ich weiß noch gut, wenn Sie uns gelegentlich während Ihrer Ferien aufsuchten oder nur so kamen, dann wurde es im Haus stets irgendwie frischer und heller, als ob man von den Deckenleuchtern und von den Möbeln die Überzüge abgenommen hätte. Zwar war ich damals nur ein kleines Mädel, doch habe ich das alles ganz gut verstanden. So sprach sie lange und voll echten Gefühls, und mit eins schoss es ihm aus irgendeinem Grunde durch den Kopf, dass es vielleicht im Laufe des Sommers diesem kleinen, schwachen und so wortreichen Geschöpf gelingen könnte, ihn zu fesseln. Er würde sich hinreißen lassen und sich in sie verlieben. Was in ihrer beider Lage ja so möglich und geradezu natürlich wäre. Dieser Gedanke rührte ihn und schien ihm doch gleichzeitig spaßhaft. Er beugte sich zu ihrem lieben und sorgenvollen Antlitz und summte leise: »Onjegin, ich gesteh mir's täglich, ich lieb Tatjanen ganz unsäglich.« Als sie ins Haus zurückkamen, war Jegor Semjonitsch bereits aufgestanden. Da Kovrin keine Lust hatte, sich noch schlafen zu legen, plauderte er mit dem alten Herrn und kehrte mit ihm in den Garten zurück. Jegor Semjonitsch war von hohem Wuchs, breitschultrig und hatte einen rechten Bauch. Er litt an Atemnot. Doch war sein Schritt stets so schnell, dass man ihm nur mit Mühe zu folgen vermochte. Seine Miene war stets äußerst besorgt und er war ständig in großer Eile und sah dann immer so aus, als wäre alles verloren, wenn er sich auch nur um eine Minute verspätete. »Das sind Geschichten, Bruder«, begann er und blieb stehen, um Atem zu holen. »Du kannst selber sehen, auf dem Erdboden herrscht Frost. Heb aber das Thermometer mit einem Stock nur zwei Klafter hoch über den Boden, dort ist es warm. Wieso kommt es nur?« »Wahrhaftig, ich weiß nicht«, meinte Kovrin und lachte dabei auf. »Es ist ja wahr, man kann nicht alles wissen. Wie gewaltig auch ein Verstand sei, alles geht doch nicht hinein. Du bist immer noch in der Hauptsache bei der Philosophie?« »Ja. Ich halte Vorlesungen über Psychologie, im Allgemeinen aber befasse ich mich mit Philosophie. Und das wird nicht fade, ganz im Gegenteil, das füllt mein Leben aus.« »Naja, Gott gäb's«, versetzte Jegor Semjonitsch und glättete nachdenklich seine grauen Backenbärtchen. »Gott gäb's, ich bin schon deinetwegen sehr erfreut, Brüderchen.« Doch mit eins horchte er auf, verzog grässlich das Gesicht und lief nach der Seite, wo er bald in den Rauchwolken hinter den Bäumen verschwunden war. »Wer hat eigentlich das Pferd da an den Apfelbaum gebunden?« konnte man seinen verzweiflungsvollen, geradezu herzzerreißenden Schrei hören. »Welch ein Schurke! Welche Kanaille hat gewagt, das Pferd an den Apfelbaum zu binden? Mein Gott, du, mein Gott! Alles wird kaputt gemacht, versaut, verhunzt und verdorben. Der Garten ist hin! Hin ist der Garten, du mein Gott!« Als er zu Kovrin zurückkehrte, trug sein Gesicht eine erschöpfte und beleidigte Miene. »Sag bloß, was man mit diesem gottverdammten Volk anstellen soll!« Er klagte es mit weinerlicher Stimme und rang die Hände. »Stjopka hat nachts Mist gefahren und das Pferd an den Apfelbaum gebunden. Der gemeine Kerl hat dabei die Zügel so schauderhaft fest herumgeschlungen, dass die Rinde an drei Stellen abgerieben ist. Was sagst du dazu? Und ich halte es ihm vor, er aber steht da wie ein Quadrattölpel und klappert nur mit den Augen. Aufhängen wäre dafür noch zu milde.« Als er ein wenig zur Ruhe gekommen war, umfasste er Kovrin und gab ihm einen Kuss auf die Backe. »Naja, Gott gäb's. Gott gib's«, murmelte er. »Ich bin schon recht froh, dass du gekommen bist. Ganz unbeschreiblich froh. Vielen Dank.« Hierauf aber schritt er mit seinem schnellen Gang und mit besorgter Miene durch den ganzen Garten und wies seinem früheren Zögling alle die Orangerien, Treibhäuser, Winterhäuser und seine zwei Bienengärten, die er als das Wunder unseres Jahrhunderts bezeichnete. Derweil sie so umherschlenderten, ging die Sonne auf und erleuchtete den Garten mit voller Helligkeit. Es wurde warm. In Vorahnung des langen, klaren und heiteren Tages musste Kovrin plötzlich denken, dass dies alles nur der Beginn des Mai sei und dass vor ihm noch der ganze Sommer liege, ebenso klar und heiter und lang. Und plötzlich regte sich in seiner Brust das gleiche frohe und jugendliche Gefühl, das er in der Kindheit empfunden, da er noch durch diesen Garten laufen durfte. Und alsbald umfasste er selber den Alten und küsste ihn zärtlich. Gerührt schritten beide ins Haus und tranken dort Tee aus altertümlichen Porzellantassen, Tee mit Sahne, wozu sie nahrhafte Kringel aus Butterteig verzehrten, und wieder erinnerten diese Einzelheiten Kovrin an seine Kindheit und an die Jugend. Die wunderschöne Gegenwart und die in ihm aufsteigenden Eindrücke des Vergangenen verschmolzen hier miteinander. Sie bedrängten seine Seele geradezu. Aber es tat gut. Er wartete noch, bis Tanja kam und nahm mit dieser gemeinsam den Kaffee. Darauf ging er ein wenig spazieren. Und schließlich begab er sich in sein Zimmer und machte sich an die Arbeit. Er las dort mit großer Aufmerksamkeit, machte sich Notizen und schaute nur gelegentlich auf, um durch die offenen Fenster zu sehen oder um die frischen Blumen, die noch nass vom Tau waren, zu betrachten, die auf dem Tisch in Vasen standen, und senkte dann wieder die Augen ins Buch. Doch beständig war ihm, als ob eine jede Fieber in ihm vor Genugtuung bebe und spiele. Auf dem Lande verbrachte er sein Leben ganz ebenso nervös und voller Unrast wie in der Stadt. Er las und schrieb eifrig, lernte fleißig Italienisch und dachte bereits beim Spazierengehen mit Vergnügen daran, dass er sich bald wieder an seine Arbeit setzen werde. Er schlief so wenig, dass er alle beunruhigte. Wenn er tags für eine halbe Stunde unversehens einnickte, vermochte er die ganze Nacht über keinen Schlaf mehr zu finden, und dennoch fühlte er sich andern tags frisch und wohl, als wäre nichts gewesen. Er redete viel, trank Wein und rauchte teure Zigarren. Zu den Pesotskis kamen aus der Nachbarschaft häufig, um nicht zu sagen tagtäglich, einige junge Fräulein, um mit Tanja Klavier zu spielen oder zu singen. Zuweilen gesellte sich ein junger Nachbar dazu, der Violine spielte. Kovrin lauschte der Musik und dem Gesang voll leidenschaftlicher Hingabe und gab sich förmlich auf, was sich physisch dadurch zeigte, dass sich seine Augen schlossen und der Kopf sich auf die Seite neigte. Eines Abends saß er nach dem Tee auf dem Balkon und las. Um die gleiche Zeit übten im Salon Tanja die Sopranpartie, eine der jungen Damen den Alt und der junge Mann die Violinbegleitung zu der bekannten Bragaschen Serenade. Kovrin hörte die Worte, sie waren ins Russische übertragen, ohne doch ihren Sinn zu erfassen. Schließlich ließ er vom Buch ab, lauschte aufmerksamer und verstand, ein junges Mädchen, krank in der Seele, vernimmt nachts im Garten irgendwelche geheimnisvollen Töne von solch vollendeter Schönheit und Seltsamkeit, dass sie sich zu einer heiligen Harmonie verflechten, die uns Menschen unfassbar bleibt und darum wieder gen Himmel aufsteigt. Kovrin fielen die Augen zu. Er erhob sich und schritt ermattet durch den Salon und durch den Saal. Sobald der Gesang zu Ende war, nahm er Tanjas Arm und ging mit ihr auf den Balkon. Mich verfolgt bereits vom frühen Morgen an eine Legende, begann er. Ich entsinne mich nicht, ob ich sie irgendwo gelesen oder gehört habe. Allein die Legende ist ungemein rätselhaft und nichts anderem gleichzustellen. Zudem, das sei vorausgeschickt, zeichnet sie sich durch ungewöhnliche Unklarheit aus. Vor 1000 Jahren zog irgendein Mönch, ganz in Schwarz gekleidet, durch die Wüste, irgendwo in Syrien oder Arabien. Und mehrere Meilen entfernt von der Stelle, die er gerade durchwanderte, erblickten Fischer einen anderen schwarzen Mönch, der langsam über die Oberfläche eines Sees dahinglitt. Dieser zweite Mönch war eine Luftspiegelung. Nunmehr vergessen Sie für einen Moment alle Gesetze der Optik, welche die Legende scheint es nicht anerkennt, und hören Sie weiter. Aus dieser Luftspiegelung entstand eine zweite, aus der zweiten eine dritte, so dass sich das Bild des schwarzen Mönches ohne Unterbrechung aus einer Schicht der Atmosphäre in die andere fortsetzte. Man gewahrte ihn in Afrika, in Spanien, in Indien, im hohen Norden. Endlich überschritt er die Grenzen der irdischen Atmosphäre und nunmehr irrt er durch den Weltenraum, ohne je die Bedingungen zu finden, unter denen er verlöschen könnte. Mag sein, er ist jetzt auf dem Mars zu sehen oder auf einem Gestirn des Südkreuzes. Und, meine Liebe, der Kernpunkt, der eigentliche Gedanke dieser Legende liegt darin, dass genau 1000 Jahre nach der Wanderung des Mönches durch die Wüste die Luftspiegelung wieder in die Erdatmosphäre eintreten und den Menschen sichtbar sein wird. Und des Ferneren, dass diese 1000 Jahre schon bald zu Ende sind. Dem Sinn der Legende nach kann der schwarze Mönch heute oder morgen auftauchen. Ein seltsames Phantom, meinte Tanja, der die Legende unsympathisch war. Und das Allerseltsamste ist, Kovrin lachte, dass mir durchaus nicht einfallen will, wie mir diese Legende in den Kopf gekommen ist. Las ich sie irgendwo oder hörte ich sie? Oder vielleicht träumte ich nur vom schwarzen Mönch, wahrhaftiger Gott, ich weiß es nicht. Aber die Legende fesselt mich. Ich dachte heute den ganzen Tag an nichts anderes. Tanja wieder ihren Gästen überlassend, trat er aus dem Hause und schritt in tiefem Sinnen an den Blumenbeeten vorüber. Schon ging die Sonne unter, die Blumen, die irgendwer soeben gegossen hatte, dufteten in feuchtem, erregendem Duft. Im Hause sang man aufs Neue und die Violine klang in der Ferne wie eine Menschenstimme. Kovrin zerbrach sich den Kopf, um sich zu erinnern, wo er die Legende gehört oder gelesen haben könne. Und grübelnd schlenderte er durch den Park und ohne dessen zu achten hinunter zum Fluss. Längs des Fußsteiges, vorbei an bloßgelegten Wurzeln, schritt er das steile Ufer hinunter zum Wasser, schreckte die Schnepfen hoch und jagte zwei Enten auf. Die dunklen Fichten umspielte noch der Widerschein der letzten Strahlen der untergehenden Sonne, während die Wasserfläche bereits im abendlichen Dunkel lag. Über einen Steg erreichte Kovrin das andere Flussufer. Vor ihm breitete sich jetzt ein weites Feld mit jungem Roggen bestanden, der noch nicht blühte. Keine Siedlung, soweit man schaute, keine Menschenseele ringsum. Ihm war, als ob der Weg, wenn er auf ihm nur immer weiter schritte, zu jenem unbekannten, rätselhaften Ort führen müsse, an dem die Sonne soeben erst untergegangen war und nun die Abendröte breit und beherrschend luderte. »Wie weiträumig, frei und still es hier ist«, dachte Kovrin, derweil er auf dem Pfad weiterging. »Es ist, als ob die ganze Welt nur auf mich blickte und nicht mehr Atem holte in der Erwartung, dass ich sie verstehe.« Sanft wogten die Roggenfelder und zart strich der leichte Abendwind über seinen unbedeckten Kopf. Eine Minute darauf wieder ein Windstoß, doch schon kräftiger, rauschender Roggen und hinter ihm ein dumpfes Raunen der Fichten. Bestürzt hielt Kovrin inne. Am Horizont, gleichsam als wäre es ein Wirbelsturm oder eine Windhose, ragte plötzlich von der Erde bis zum Himmel eine schwarze Säule empor. Ihre Umrisse waren nicht klar zu erkennen. Allein vom ersten Augenblick an war deutlich zu beobachten, dass sie nicht auf der Stelle verharrte, sondern sich mit rasender Schnelligkeit vorwärts bewegte, immer geradeaus, direkt auf Kovrin zu, und dass sie beim Nahen immer kleiner und deutlicher wurde. Kovrin sprang zur Seite in den Roggen, um ihr auszuweichen, und vermochte es kaum schnell genug zu tun. Ein Mönch in schwarzem Gewande, die Haare grau und die Brauen schwarz, glitt mit über der Brust gekreuzten Armen vorüber. Seine bloßen Füße berührten die Erde nicht. Er war bereits etwa 3 Klafter weiter, da schaute er sich nach Kovrin um, nickte ihm zu und lächelte freundlich und doch irgendwie voll listiger Schleue. Allein was für ein blasses, entsetzlich blasses und hageres Antlitz. Nun ward es wieder größer, er schwebte über den Fluss, stieß unhörbar an das lehmbraune Ufer und an die Fichten und entschwand zwischen diesen vergleitend wie Rauch. »Nun, was ist da noch zu sagen?« murmelte Kovrin, wahrhaftig. »Die Legende ist also wahr.« Er bemühte sich nicht erst, die seltsame Erscheinung zu enträtseln und wanderte heim, durchaus davon befriedigt, dass es ihm geglückt war, die schwarze Kleidung des Mönches und sogar dessen Gesicht und Augen so nahe und so klar gesehen zu haben. Im Park und im Garten gingen die Leute ruhig hin und her. Im Hause musizierte man, das bedeutete also, dass er allein den schwarzen Mönch erblickt hatte. Inbrünstig wünschte er, dies alles Tanja und Jegor Semjonitsch erzählen zu können. Allein er wusste schon im Voraus, dass sie seine Worte sicher für die Fantasie eines Fiebernden halten und darüber erschrecken würden. So war es besser, er schwieg. Er lachte schallend, sang, tanzte Mazurka, er war ausgelassen und alle, die Gäste sowohl wie auch Tanja, stellten fest, dass sein Gesicht heute so eigenartig, so schimmernd, so voll Begeisterung scheine und dass er sehr interessant sei. Als nach dem Abendessen die Gäste fortgefahren waren, begab er sich in sein Zimmer und legte sich auf den Divan. Alle seine Gedanken waren wieder bei dem Mönch. Doch nach kaum einer Minute erschien Tanja. »Da, Andrejuscha, schauen Sie Vaters Artikel an«, sagte sie und reichte ihm ein Päckchen mit Broschüren und Zeitungsausschnitten. »Prächtige Artikel, er schreibt großartig.« »Nun, nun, gleich großartig«, unterbrach sie Jegor Semjonitsch, hinter ihr das Zimmer betretend, mit gezwungenem Lachen. Es war ihm sichtlich peinlich. »Hör nicht auf sie, ich bitte dich, lies das nicht. Allerdings, wenn du einschlafen willst, dann kannst du es natürlich lesen. Ein prächtiges Mittel zum Einschlafen sind sie.« »Meiner Ansicht nach sind die Artikel wunderschön«, sagte Tanja tief überzeugt. »Lesen Sie, Andrejuscha, und reden Sie Papa zu, mehr zu schreiben. Er könnte wahrhaftig ein umfassendes Lehrbuch über Gärtnerkunst abfassen.« Jegor Semjonitsch lachte gezwungen, errötete und gebrauchte die verlegenen Phrasen, die genierte Schriftsteller gern verwenden. Endlich gab er nach, also wenn du durchaus lesen willst, lies zuerst den Artikel von Gaucher, darauf diese russische Artikelchen, murmelte er und blätterte mit bebenden Fingern die Broschüren durch. Ohne jenen wirst du nichts verstehen. Ehe du meine Antwort liest, musst du wissen, worauf ich antworte. Fades Zeug, Unsinn. Überhaupt Zeit schlafen zu gehen, scheint mir. Tanja ging fort. Jegor Semjonitsch ließ sich neben Kovrin auf dem Divan nieder und seufzte tief auf. »Tja, mein Freund«, sagte er, nachdem er eine Zeit lang geschwiegen, »so ist es, mein hochverehrter Herr Magister. Wirklich, da schreibe ich also Artikel, beschicke Ausstellungen, man verleiht mir Medaillen. Der Pesotsky, sagt man, hat kopfgroße Äpfel. Der Pesotsky, sagt man, hat auch aus seinem Garten ein Vermögen gemacht. Mit einem Wort gesagt, ein reicher, ein berühmter Gartenbauer. Doch selber fragt man sich, wozu das alles? Der Garten, wahrhaftig, der ist prächtig und einmalig. Das ist nicht nur ein Garten, das ist ein richtiges Unternehmen. Ungemein wichtig für den Staat. Solch ein Garten ist sozusagen der Aufstieg zu einer neuen Ära in der russischen Wirtschaft und der russischen Industrie. Allein wozu? Zu welchem Zweck? Die Arbeit birgt doch ihren Zweck in sich. Ich meine es nicht in diesem Sinn. Ich möchte fragen, was wird aus dem Garten, wenn ich sterbe? In dem Zustand, in dem er sich jetzt deinem Auge bietet, wird er ohne mich nicht einen einzigen Monat bleiben. Das ganze Geheimnis des Erfolges liegt nicht darin, dass der Garten groß ist und viele Arbeiter in ihm werken, sondern darin, dass ich diese Arbeit liebe. Verstehst du mich? Dass ich sie vielleicht mehr liebe als mich selber. Du brauchst mich nur anzusehen. Ich mache selber die ganze Arbeit. Alle Veredelungen stammen von mir. Ich werkle vom Morgen bis in die Nacht hinein. Ich selber pfropfe auf. Ich stutze selber. Ich pflanze selber. Alles mache ich selber. Will mir einer beispringen, dann werde ich eifersüchtig und gerade in Wut bis zur Grobheit. Das ganze Geheimnis beruht in der Liebe, das heißt in dem wachsamen Auge und in den Händen des Herrn, in jenem eigenartigen Gefühl, das einen überkommt, wenn man irgendwohin für ein Stündchen zu Besuch fährt und mit dem Herzen nicht dabei ist. Man ist nicht man selber, man quält sich insgeheim. Es könnte im Garten irgendetwas passiert sein. Und wenn ich sterbe, wer wird darauf achten? Wer wird arbeiten? Ein Gärtner? Die Arbeiter? Hä? Es ist so, wie ich dir sage, lieber Freund. Der schlimmste Feind bei unserer Arbeit sind nicht die Hasen, nicht die Maikäfer und nicht der Frost. Es sind vielmehr die fremden Menschen. Und Tanja? Fragte Kovrin und lachte. Undenkbar, dass sie schädlicher sein könnte als ein Hase. Sie liebt und versteht ja die Arbeit. Ja, sie liebt und versteht sie. Wenn sie nach meinem Tode den Garten geerbt haben wird und sie ihn selber bewirtschaftet, dann, weißt du, könnte ich mir nichts Besseres wünschen. Aber wie, wenn sie, Gott behüte, heiratet? Jegor Semjonitsch sprach es flüsternd und blickte Kovrin erschrocken an. »Das eben ist es ja. Sie wird heiraten, Kinder kriegen. Und schon wird ihr die Zeit fehlen, an den Garten auch nur zu denken. Und wovor ich am allermeisten Angst habe, heiratet sie gar irgendein so junges Bürschchen, das aus Gewinnsucht den Garten an irgendwelche Marktweiber verpachtet. Dann wird alles schon im ersten Jahr zum Teufel sein. Bei unserer Arbeit sind die Weiberleute eine Geißel Gottes.« Jegor Semjonitsch seufzte und schwieg eine Weile. »Mag sein, dass es egoistisch ist, aber ich sage aufrichtig, ich möchte nicht, dass Tanja sich verheiratet. Habe geradezu Angst davor. Da kommt solch ein Pfand mit seiner Violine zu uns und kratzt darauf. Ich weiß, dass Tanja ihn nicht nehmen wird, das weiß ich ganz genau. Und doch mag ich ihn nicht sehen. Wirklich, Bruder, ich bin ein richtiger Kauz, zugegeben.« Jegor Semjonitsch stand auf und wanderte aufgeregt im Zimmer hin und her. Und man sah ihm an, dass ihn etwas Wichtiges bewegte, das herauszusagen er sich doch nicht recht entschließen konnte. »Ich liebe dich aufrichtig und werde mit vollstem Vertrauen zu dir sprechen«, begann er schließlich wieder und steckte seine Hände in die Taschen. »Hinsichtlich einiger heikler Fragen empfinde ich einfach und sage gerade heraus, was ich denke. Ich lehne die sogenannten heimlichen Gedanken rundweg ab. Und so sage ich dir gerade heraus, du bist der einzige Mensch, welchem ich ohne Furcht meine Tochter geben würde. Du bist ein gescheiter Mensch, ein Mensch voll Herz, und du würdest meine so überaus geliebte Arbeit nicht untergehen lassen. Aber der wesentlichste Punkt, ich liebe dich wie einen Sohn und bin stolz auf dich. Wenn du mit Tanja auf irgendeine Weise zusammenkämest, wie wäre das? Ich würde darüber nur zu froh sein, direkt glücklich. Ich spreche dies gerade heraus, ohne Schämigkeit, als ein aufrichtiger Mensch.« Kovrin lachte. Jegor Semjonitsch öffnete die Tür, um hinauszugehen, und blieb auf der Schwelle stehen. »Und wenn es sein sollte und du mit Tanja einen Sohn hättest, dann würde ich aus ihm einen Gärtner machen. Ja, einen Gärtner«, sagte er nachdenklich. »Na ja, das sind leere Hirngespinste. Gute Nacht.« Allein geblieben, legte sich Kovrin bequemer hin und machte sich über die Artikel her. Der eine trug den Titel »Über die Zuchtfolge«, der andere »Einige Bemerkungen zu den Ausführungen des Herrn Z. über die richtige Behandlung des Gartenbodens«, ein dritter »Neue Hinweise über das Okulieren«, und alle über das gleiche Thema. Doch was für ein sprunghafter, unruhiger Ton! Welch ein nervöser, beinahe krankhafter Eifer! Da war ein Artikel zum Beispiel mit dem allergleichgültigsten Inhalt und dem allerfriedlichsten Titel. Er handelte lediglich von dem russischen Lederapfel. Doch er begann bei Jegor Semjonitsch mit »Audiatur et altera pars« und endete mit »Sapienti sat«, und dazwischen sprühten wahre Fontänen von giftigen Worten. Gegen die gelehrte Ignoranz unserer patentierten Gartenbauer, welche die Natur von der Höhe ihrer Katheder betrachten, oder gegen Herrn Gaucher, dessen Erfolge durch Laien und Dilettanten gemacht wurden. Und darauf ein langatmiges, erkünsteltes Bedauern darüber, dass man die Bauern die Früchte stehlen und dabei Zweige abbrechen, nicht mehr mit Ruten prügeln dürfe. Eine Arbeit so schön, lieb und gesund, und doch auch hier Leidenschaften und Kampf«, grübelte Kovrin. »Anscheinend sind geistige Menschen überall und auf allen Gebieten nervös und zeichnen sich durch Überreiztheit aus. Vermutlich muss das so sein.« Ihm fiel Tanja ein, welcher die Artikel von Jegor Semjonitsch so sehr gefielen. Sie war nicht groß, blass und so mager, dass man die Schlüsselbeine sah. Die klugen, dunklen Augen waren weit und forschend geöffnet, als schauten sie in die Ferne und suchten dort etwas. Ihr Gang war wie der des Vaters, hastig und mit kleinen Schritten. Sie sprach viel, liebte es zu disputieren und begleitete jeden auch noch so belanglosen Satz mit sprechendem Mienenspiel und ausdrucksvollen Gesten. Offensichtlich nervös, im höchsten Grade. Kovrin machte sich ans Weiterlesen, jedoch er verstand nichts mehr und ließ es daher sein. Die wohltuende Erregung, die gleiche, aus der heraus er vorhin Mazurka getanzt und der Musik gelauscht hatte, jetzt quälte sie ihn und rief in ihm viele Gedanken hervor. Er stand auf und begann, durchs Zimmer zu gehen, während seine Gedanken bei dem schwarzen Mönch weilten. Ihm schoss durch den Kopf, dass er, wenn nur er allein diesen rätselhaften, übernatürlichen Mönch erblickt habe, offenbar krank sein müsse und schon an Halluzinationen leide. Diese Überlegung erschreckte ihn. Jedoch nicht für lange. Ich fühle mich frisch und ich tue niemandem etwas Böses an. Daher sind meine Halluzinationen auch nichts Böses, überlegte er. Und er fühlte sich wieder wohl. Er ließ sich auf dem Divan nieder und bettete seinen Kopf in die Hände. Gewaltsam eine übermächtige Freude, zurückdrängend, die sein ganzes Wesen überflutete. Dann begann er wieder auf- und abzuwandern und setzte sich schließlich an seine Arbeit. Allein die Gedanken, die ihm das Buch übermittelte, stellten ihn nicht zufrieden. Er sehnte sich nach etwas Gigantischem, nach etwas Ungreifbarem, Aufrüttelndem. Gegen Morgen kleidete er sich aus und legte sich halb gegen seinen Willen zu Bett. Schließlich musste auch er einmal schlafen. Sobald der Schritt von Jegor Semjonitsch, der in den Garten ging, hörbar wurde, läutete Kovrin und befahl dem Diener, ihm Wein zu bringen. Er trank mit Vergnügen einige Gläschen Lafitte und zog sich dann die Decke über den Kopf. Das Bewusstsein verließ ihn und er schlief ein. Jegor Semjonitsch und Tanja entzweiten sich oft miteinander und sagten einander Hässlichkeiten. So hatten sie sich an einem Morgen wieder über irgendetwas gestritten. Tanja war in Tränen ausgebrochen und in ihr Zimmer gelaufen. Sie erschien weder zum Mittagessen noch beim Tee. Jegor Semjonitsch polterte anfangs wichtigtuerisch und aufgeblasen herum, so als ob er damit beweisen wolle, dass für ihn die Interessen der Gerechtigkeit und der Ordnung allem anderen auf der Welt vorgingen. Dann aber fiel er aus der Rolle und wurde verzagt. Er spazierte betrübt durch den Park und seufzte unablässig. »Ach, mein Gott, mein Gott!« Und beim Mittagessen verzehrte er keinen einzigen Bissen. Schließlich pochte er voll Schuldgefühl und von Gewissensbissen geplagt an die verschlossene Tür und bettelte verlegen, »Tanja! Tanja!« Es antwortete ihm eine schwache, tränenerstickte Stimme, die voll Entschlossenheit rief, »Lassen Sie mich! Ich bitte darum!« Das ganze Haus litt unter dem Kummer des Hausherrn, sogar die Arbeiter, die im Garten arbeiteten. Kovrin war ganz in sein interessantes Werk versunken, doch war er schließlich ermüdet und es wurde ihm langweilig und peinlich. Um auf irgendeine Weise die auf allen lastende Stimmung zu verscheuchen, beschloss er zu vermitteln und klopfte am späten Nachmittag bei Tanja an. Er wurde eingelassen. »Ach, ach, was für eine Schande«, versuchte er zu scherzen, voll Erstaunen in das verweinte, rotgefleckte, traurige Gesicht Tanjas blickend. »Ist es denn gar so schlimm? Aber, wenn Sie nur begreifen wollten, wie er mich quält«, sagte sie, und schon während der ersten Worte flossen Tränen, reichliche Tränen aus ihren großen Augen. »Er bringt mich noch um«, fuhr sie fort und rang die Hände. »Ich habe ja gar nichts zu ihm gesagt. Gar nichts. Ich sagte lediglich, dass es nicht notwendig wäre, überflüssige Arbeiter zu halten, wenn es möglich ist, so viel Taglöhner zu kriegen, wie man beschäftigen kann. Sehen Sie, schon die ganze Woche über gibt es für die Arbeiter nichts zu tun. Ich habe nur das gesagt. Aber er brauste gleich auf und schrie mich an. Viel Böses, Kränkendes, Beleidigendes, hat er gesagt. Warum nur? Schon gut, beruhigte sie Kovrin und strich ihr über die Haare. Ihr habt gestritten, habt geweint und seid wieder gut. Lange zornig zu bleiben, das ist nicht schön. Umso weniger, als er sie namenlos liebt. Er hat mir mein ganzes Leben vernichtet, sprach Tanja schluchzend weiter. Beschimpfungen und Beleidigungen nur höre ich von ihm. Sonst nichts. Er hält mich für überflüssig in seinem Hause. Na und? Er hat recht. Ich werde morgen fortfahren und eine Stellung als Telegrafistin annehmen. Soll er. Aber, weinen Sie nicht so, Tanja. Das dürfen Sie nicht, Liebste. Ihr seid beide aufbrausend und leicht gereizt. Und darum beide schuldig, kommen Sie. Ich werde Sie miteinander versöhnen. Er sprach einschmeichelnd und überzeugend. Doch sie hörte nicht auf zu weinen. Ihre Schultern zuckten, sie rangen die Hände, als wäre ihr in der Tat ein schweres Unglück zugestoßen. Er fühlte umso mehr Mitleid mit ihr, als er der Grund ihres Schmerzes kein ernstlicher war und sie dennoch so sehr litt. Was für Belanglosigkeiten genügten doch schon, um dieses Wesen für einen ganzen Tag, wenn nicht gar für das ganze Leben, unglücklich zu machen. So tröstete er den Tanja und dachte derweil, dass er auf der ganzen Welt und suchte er auch mit einer Laterne danach niemanden außer diesem Mädchen und ihrem Vater würde finden können, der ihn so wie das eigene Fleisch und Blut lieben würde. Denn wären diese beiden Menschen nicht gewesen, er, der so frühzeitig Vater und Mutter verloren, hätte bis zu seinem Tode nicht erfahren, was aufrichtige Zärtlichkeit und jene naive, nicht rechtende Liebe bedeutet, wie man sie nur sehr nahestehenden, blutsverbundenen Menschen bezeigt. Und er fühlte, dass dieses weinende, zitternde Mädchen auf seine überreizten, erkrankten Nerven eine Anziehung ausübte, wie der Magnet auf Eisen. Niemals mehr würde er imstande sein, eine gesunde, robuste, rotwangige Frau zu lieben. Jedoch die blasse, schwächliche, leidende Tanja, die gefiel ihm. Er streichelte freudig ihr Haar und ihre Schultern, drückte ihre Hände, trocknete die Tränen. Endlich hörte sie auf zu schluchzen. Sie beklagte sich noch lange über den Vater und über ihr schweres, nicht länger zu ertragendes Leben in diesem Hause. Sie beschwor Kovrin, sich in ihre Lage zu versetzen. Doch nach und nach lächelte sie wieder und klagte und stöhnte darüber, dass Gott ihr einen solch schlechten Charakter verliehen habe. Und zum Schluss lachte sie laut, schalt sich selber eine Gans und eilte aus dem Zimmer. Als etwas später Kovrin im Garten erschien, schlenderten Jegor Semjonitsch und Tanja bereits miteinander durch die Alleen, als ob nichts gewesen sei. Und beide knabberten Roggenbrot mit Salz, weil beide Hunger hatten. Sehr befriedigt über das Gelingen seiner Vermittlerrolle begab sich Kovrin in den Park. Als er sich auf eine Bank setzte, um nachzudenken, hörte er das Anrollen von Equipagen und lachende Frauenstimmen. Es waren also Gäste eingetroffen. Und als die Abendschatten sich über den Garten zu legen begannen und er abgerissene Klänge der Geige und singende Stimmen vernahmen, fiel ihm wieder der schwarze Mönch ein. Wo? Und auf welchem Stern mochte er jetzt schweben, diese optische Gesetzwidrigkeit? Kaum hatte er an die Legende gedacht und sich im Geist jene dunkle Erscheinung zurückgerufen, die er auf dem Roggenfelde erblickt, als hinter einer Fichte lautlos und ohne das geringste Geräusch ein Mensch von mittlerem Wuchs auftauchte, mit unbedecktem grauem Haupt, ganz in Schwarz und barfuß, einem Bettler ähnlich und mit einem Antlitz, von dessen tödlicher Blässe sich scharf die schwarzen Augenbrauen abhoben. Ohne zu sprechen, aber mit einem freundlichen Nicken, glitt dieser Bettler oder Wanderer zur Bank hin und setzte sich. Und Kovrin erkannte in ihm den schwarzen Mönch. Eine Minute lang musterte einer den anderen. Kovrin verblüfft, der Mönch zärtlich und ab und zu fast verschmitzt, mit einem ganz schlauen Ausdruck. »Aber du bist doch ein Phantom«, begann Kovrin. »Wie ist es denkbar, dass du hier weilst und an eben dieser Stelle sitzt? Das verträgt sich nicht mit der Legende.« »Das ist ganz einerlei«, erwiderte der Mönch mit verhaltener, leiser Stimme und wendete ihm sein Gesicht zu. »Die Legende, die Luftspiegelung und ich, alles das ist nur eine Ausgeburt deiner eigenen, überreizten Fantasie. Ich bin eine Vision. Soll das heißen, dass du nicht existierst?« fragte Kovrin. »Denke darüber, wie du willst«, sagte der Mönch und lächelte dünn. »Ich existiere in deiner Fantasie. Und deine Fantasie ist ein Teil der Natur. Also existiere ich in der Natur. Du hast ein sehr altes, kluges und im höchsten Grade beredtes Gesicht. So als ob du wirklich mehr denn 1000 Jahre gelebt hättest«, sprach Kovrin. »Ich wusste nicht, dass meine Fantasie die Fähigkeit besitzt, solche Phänomene zu schaffen. Doch warum betrachtest du mich mit solcher Begeisterung, gefalle ich dir?« »Ja, du bist einer der wenigen, die man mit Berechtigung die Auserwählten Gottes heißt. Du dienst der ewigen Wahrheit. Deine Gedanken und Pläne, dein ungewöhnliches Wissen und dein ganzes Leben, alles trägt diesen göttlichen, himmlischen Stempel, weil es dem Vernünftigen und dem Schönen geweiht ist, das heißt dem, was in Ewigkeit besteht.« »Du sagtest ewige Wahrheit, aber ist denn dem Menschen diese ewige Wahrheit erreichbar und notwendig, wenn es kein ewiges Leben gibt?« »Es gibt ein ewiges Leben«, versetzte der Mönch. »Du glaubst an die Unsterblichkeit des Menschen?« »Ja, allerdings. Euch Menschen erwartet eine schöne, glänzende Zukunft. Und je mehr es auf Erden solche wie dich gibt, umso schneller wird diese Zukunft sich verwirklichen. Ohne euch, die Diener des höchsten Prinzips, die ihr bewusst und frei lebt, wäre die Menschheit nichts wert. Bei einer Entwicklung in natürlicher Ordnung müsste sie noch lange auf den Abschluss der menschlichen Geschichte warten. Ihr jedoch werdet sie einige 1000 Jahre früher in das Reich der ewigen Wahrheit führen. Und dies eben ist euer großes Verdienst. Darin liegt der Segen Gottes, der auf der Menschheit ruht. Und was ist das Ziel des ewigen Lebens?« fragte Kovrin. »Das eines jeden Lebens, das Genießen, das wirkliche Genießen liegt im Erkennen. Und im ewigen Leben bergen sich unerschöpfliche Quellen des Erkennens. Und in diesem Sinne waren die Worte gemeint, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.« »Wenn du wüsstest, wie wohltuend es ist, dir zu lauschen«, rief Kovrin, sich vor Begeisterung die Hände reibend. »Das freut mich sehr. Doch ich weiß, sobald du gegangen sein wirst, wird mich die Frage nach deiner Realität beunruhigen. Du bist ein Phantom, eine Halluzination. Also bin ich geistig erkrankt, bin nicht normal.« »Was hätte das zu sagen? Warum sich aufregen? Du bist krank, weil du über deine Kraft gearbeitet und dich überanstrengt hast. Das heißt also, dass du deine Gesundheit einer Idee aufgeopfert hast und die Zeit herannaht, da du dich ihr ganz hingeben, sogar dein Leben hingeben wirst. Was gibt es Besseres? Eben danach streben alle ohne Ausnahme alle überragenden, alle edlen Naturen. Wenn ich weiß, dass mein Geist krank ist, wie vermag ich mir selber zu glauben? Und woher weißt du, ob geniale Menschen, denen die ganze Welt glaubt, nicht ebenfalls Gesichter hatten? Die Gelehrten sagen doch jetzt, dass das Genie der Geistesgestörtheit verwandt ist. Mein Freund, gesund und normal sind nur Mittelmäßige, nur Herdenmenschen. Betrachtungen über das nervöse Zeitalter, über Übermüdung, über Degeneration und solches mehr vermögen nur jene zu beunruhigen, die das Ziel ihres Daseins in der Gegenwart erblicken, also die Herdenmenschen. Die Römer sagen mens sana in corpore sano. Es ist nicht alles wahr, was die Römer oder die Griechen sagten. Erhöhte Stimmung, Erregung, Ekstase, alles das, was die Propheten, die Dichter, die Märtyrer einer Idee von den anderen Menschen unterscheidet, widerspricht der animalischen Seite des Menschen, das heißt seiner physischen Gesundheit. Ich wiederhole, wenn du gesund und normal sein willst, begib dich zur Herde. Merkwürdig. Du sprichst alles das aus, was ich mir selber insgeheim schon oft gesagt habe, sprach Kovrin, ganz als ob du meine verborgensten Gedanken gelesen oder gehört hättest. Doch lass uns jetzt nicht über mich sprechen. Was stellst du dir unter der ewigen Wahrheit vor? Der Mönch antwortete nicht. Kovrin schaute ihn an und konnte sein Gesicht nicht mehr wahrnehmen. Die Züge verflüchtigten sich und verblassten. Der Kopf des Mönches begann zu verschwinden. Dann seine Hände, sein Körper verschmolz mit der Bank und der abendlichen Dämmerung. Und schließlich verschwand er ganz. Die Halluzination ist zu Ende, sagte Kovrin und lachte. Direkt schade. Heiter und froh ging er ins Haus zurück. Das Wenige, was ihm der schwarze Mönch gesagt hatte, schmeichelte nicht nur seiner Eigenliebe, sondern seiner ganzen Seele, seinem ganzen Wesen. Ein Auserwählter zu sein, dienstbar der ewigen Wahrheit, in den Reihen jener zu stehen, welche die Menschheit um einige tausend Jahre früher dem Reiche Gottes näher bringen, das heißt die Menschen von einigen Jahrtausenden eines Lebens in Kampf und Sünde und im Leiden befreien zu dürfen, alles einer Idee zu opfern, Jugend, Kraft und Gesundheit, zum Wohle der Menschen sogar zum Tode bereit sein, welch hohes, welch beglückendes Los! Seine Vergangenheit erstand vor ihm, sie war rein gewesen, keusch, angefüllt mit Arbeit. Er gedachte dessen, was er gelernt hatte und was er nunmehr andere lehrte, und er stellte fest, dass die Worte des Mönchs durchaus nicht übertrieben waren. Im Park kam ihm Tanja entgegen, sie war bereits in einem anderen Kleid. »Also hier sind sie«, meinte sie, »und wir suchen und suchen überall. Was ist ihnen?« fragte sie erstaunt in sein glückseliges, leuchtendes Gesicht und in seine Augen blickend, die voll Tränen standen. »Wie rätselhaft Sie sind, Andrejuscha!« »Ich fühle mich wohl, Tanja«, sagte Kovrin und legte ihr seine Hände auf die Schultern. »Ich fühle mich mehr als wohl. Ich bin glücklich. Tanja, liebe Tanja, Sie sind ein ungewöhnlich sympathisches Wesen.« »Liebste Tanja, ich bin so froh, so froh!« Er küsste heiß ihre beiden Hände und redete weiter. »Soeben erlebte ich lichte, wundervolle, unirdische Augenblicke. Allein ich kann Ihnen das alles nicht erzählen, weil Sie mich für geistesgestört halten oder mir nicht glauben würden. Sprechen wir lieber von Ihnen. Liebe, zärtliche Tanja, ich liebe Sie. Und ich begrüße diese Liebe. Ihre Nähe, unsere Begegnungen, 10-mal am Tag und mehr, sind meiner Seele zum Bedürfnis geworden. Ich weiß nicht, wie ich ohne sie auskommen soll, wenn ich zu Hause sein werde. Aber, lachte Tanja, keine 2 Tage, und sie werden uns vergessen haben. Wir sind kleine Leute. Sie aber, ein großer Mann, nein, nein. Sprechen wir im Ernst, sagt er. Ich werde sie mit mir nehmen, Tanja, ja? Wollen Sie mit mir gehen? Wollen Sie die meine werden? Aber, meinte Tanja und wollte eigentlich aufs Neue lachen. Doch es wurde kein Lachen daraus, und rötliche Flecke zeigten sich auf ihrem Gesicht. Ihr Atem ging schnell, und sie lief hastig davon, jedoch nicht ins Haus, sondern tiefer hinein in den Park. »Ich habe nie daran gedacht, nie daran gedacht«, rief sie, während sie die Hände wie in Verzweiflung rang. Aber Kovrin eilte ihr nach und sprach weiter, immer noch mit vor Begeisterung glühendem Gesicht. »Ich will eine Liebe, die mein ganzes Sein ausfüllt, und diese Liebe können nur Sie, Tanja, Sie allein mir geben. Ich bin glücklich, glücklich.« Sie war ganz durcheinander, sie wand sich. Es machte den Eindruck, als wäre sie mit 1 um 10 Jahre gealtert. Aber er fand sie schön und rief hingerissen, wie schön sie ist. Als Jegor Semjonitsch von Kovrin hörte, dass sich nicht nur ein Roman angesponnen habe, sondern dass es auch Hochzeit geben werde, schritt er lange Zeit von einer Ecke in die andere, beherrscht von dem Wunsch, seine Rührung zu verbergen. Seine Hände zitterten unwillkürlich, sein Hals wurde dick und rötete sich. Und schließlich ließ er den leichten Wagen anspannen und fuhr irgendwo hin. Als Tanja sah, wie er auf das Pferd einpeitschte und mit tief über die Ohren gezogener Mütze davonpreschte, ward ihr seine Gemütsverfassung klar, und sie verschloss sich in ihrem Zimmer und weinte den ganzen Tag. In den Glashäusern reiften bereits die Pfirsiche und Pflaumen, die Verpackung und der Versand nach Moskau erforderten bei diesen empfindlichen Früchten viel Aufmerksamkeit, Umsicht und Sorgfalt. Infolge des meist trockenen und heißen Sommers musste man jeden Baum und jedes Pflänzchen einzeln betreuen, was viel Zeit kostete, da sich außerdem unzählige Raupen vorfanden, welche die Arbeiter und sogar Jegor Semjonitsch und Tanja zum besonderen Entsetzen von Kovrin einfach mit den Fingern zerdrückten. Auch musste man jetzt schon die Bestellungen auf Obst und Obstbäume für die Herbstzeit entgegennehmen und einen ausgedehnten Briefwechsel führen. Und gerade in der heißesten Zeit, selbst dann, als scheinbar keinem eine einzige freie Minute blieb, begannen die Feldarbeiten, die dem Garten mehr als die Hälfte der Arbeiter entzogen. Jegor Semjonitsch, von der Sonne versengt, abgehetzt und böse, raste bald durch den Garten, bald über die Felder, und schrie, dass er sich einfach in Stücke zerreißen müsse und dass er sich noch eine Kugel durch den Kopf schießen werde. Und zu all diesem noch die Mühe mit der Ausstattung, welcher die Pesotskis große Sorgfalt zuwandten. Vor Scherengeklapper vom Rattern der Nähmaschinen, dem Dunst der Bügeleisen und den Launen der Modistin, einer nervösen, empfindlichen Dame, wusste niemand im Hause mehr, wo ihm der Kopf stand. Und wie absichtlich erschienen täglich zahlreiche Gäste, die man empfangen, verpflegen und sogar über Nacht beherbergen musste. Doch all diese Plackerei ging vorüber wie ein Nebel. Tanja war zumut, als sei sie von der Liebe und dem Glück unvermutet überfallen worden, obgleich sie aus unerfindlichen Gründen seit ihrem 14. Lebensjahr davon überzeugt war, dass Kovrin niemand anderen als sie heiraten würde. Jetzt war sie verwundert, zweifelte daran, glaubte es beinahe nicht. Doch plötzlich durchflutete sie solche Freude, als würde sie auf den Wolken emporschweben und dort zu Gott beten. Und dann wieder dringt ihr zu Bewusstsein, dass sie im August das heimatliche Nest verlassen, sich vom Vater trennen muss. Oder es kommt ihr Gott weiß woher plötzlich der Gedanke, sie sei ein Nichts, dumm und unbedeutend, eines solchen Mannes wie Kovrin nicht wert. Und sie läuft in ihr Zimmer, sperrt sich fest ein und weint stundenlang bittere Tränen. Sind Gäste anwesend, meint sie plötzlich, dass Kovrin ungewöhnlich schön sei, dass ihn alle Frauen liebten und sie beneideten und mit eins ist ihre Seele von Stolz und Übermut erfüllt, so als habe sie über die ganze Welt gesiegt. Allein sie beginnt schon vor Eifersucht zu zittern, sobald er einer Dame nur freundlich zulächelt. Dann läuft sie in ihr Zimmer und wieder Tränen. Diese neu erwachten Gefühle beherrschten sie vollkommen. Sie leistete dem Vater nur noch mechanisch Hilfe und beachtete weder Pfirsiche noch Raupen noch Arbeiter, noch bemerkte sie, wie rasch die Zeit verlief. Mit Jegor Semjonitsch spielte sich beinahe das Gleiche ab. Er arbeitete vom Morgen bis in die tiefe Nacht hinein, war ständig unterwegs, ständig außer sich, ständig verärgert, aber alles irgendwie im Halbschlaf. In ihm lebten gewissermaßen zwei Menschen. Der eine war der echte Jegor Semjonitsch, der beim Anhören der Berichte von Iwan Gerlitsch, dem Gärtner, über irgendwelche Widrigkeiten außer sich geriet und sich verzweifelt in die Haare fuhr. Und der andere, nicht reale, irgendwie trunkene, der ein Fachgespräch mitten im Satz abbrach, dem Gärtner auf die Schulter klopfte und mehr für sich murmelt, was man auch sagen mag. Das Blut bedeutet eben viel. Seine Mutter war eine wundervolle, vornehme und gescheite Frau. Mit wirklichem Genuss schaute man ihr gutes und helles Gesicht an, das rein wie das eines Engels war. Sie malte ausgezeichnet, schrieb und dichtete, sprach 5 Fremdsprachen, sang. Ach, die Ärmste! Gott hab sie selig, ist an der Schwindsucht gestorben. Und der nicht reale Jegor Semjonitsch seufzte und fuhr nach kurzem Stillschweigen fort. Als kleiner Junge, der von mir erzogen wurde, hatte er ein ebensolches engelgleiches Gesicht, rein und gut. Und immer noch sind sein Blick, seine Bewegungen und seine Sprache so zart und vornehm wie die seiner Mutter. Und sein Verstand, er setzte uns alle durch seinen Verstand in Verwunderung. Ja, er ist ja schließlich nicht ohne Grund, Magister, nicht ohne Grund. Aber pass auf, Iwan Karlitsch, wie er erst 10 Jahre später sein wird. Der wird alle überflügeln. Dann wieder kam der echte Jegor Semjonitsch zur Besinnung. Er zog ein grimmiges Gesicht, griff sich an die Schläfe und schrie, »Teufel, vernichtet haben sie ihn, verschandelt, versaut, den ganzen Garten hingemacht, ruiniert haben sie mir den Garten.« Kovrin jedoch arbeitete mit dem gleichen Eifer und bemerkte nichts von dem Durcheinander. Bei ihm hatte die Liebe Öl ins Feuer gegossen. Nach jedem Zusammensein mit Tanja ging er glücklich und beschwingt in sein Zimmer, und mit der gleichen Leidenschaftlichkeit, mit der er soeben Tanja geküsst und ihr von seiner Liebe gesprochen hatte, versenkte er sich in sein Buch oder in sein Manuskript. Das, was der schwarze Mönch von den Auserwählten Gottes, von der ewigen Wahrheit, von der blendenden Zukunft der Menschheit und dergleichen gesagt, erhob seine Arbeit über das Gewöhnliche zum Bedeutungsvollen und erfüllte seine Seele mit Stolz und dem Bewusstsein der eigenen Größe. Ein- oder zweimal in der Woche, mochte es nun im Park sein oder im Hause, kam er mit dem schwarzen Mönch zusammen und plauderte mit ihm, ganz ohne Furcht, im Gegenteil, voller Entzücken, denn er war bereits fest davon überzeugt, dass derartige Gesichter nur außergewöhnliche, erwählte Menschen haben könnten, die sich ganz in den Dienst einer Idee gestellt haben. Einmal tauchte der Mönch um die Zeit des Mittagessens auf und setzte sich im Speisesaal ans Fenster. Kovrin war darüber erfreut und brachte die Unterhaltung mit Jegor Semjonitsch und mit Tanja sehr geschickt auf das hin, was für den Mönch von Interesse sein konnte. Der schwarze Gast lauschte und nickte ihm freundlich zu. Doch auch Jegor Semjonitsch und Tanja hörten aufmerksam zu und lächelten heiter, ohne zu ahnen, dass Kovrin nicht zu ihnen sprach, sondern zu seiner Halluzination. So kam unmerklich Maria Himmelfahrt heran, und hierauf folgte bald der Tag der Hochzeit, welche man einem hartnäckigen Wunsch Jegor Semjonitschs nachgebend mit Prunk feierte, das heißt mit einer sinnlosen Zecherei, die 2x24 Stunden währte. Essen und Trinken verschlangen fast 3000 Rubel. Allein die gemietete schlechte Musik, die schrillen Toaste und das Auf und Ab der Dienerschaft, der Lärm und das Gedränge ließen keine Freude an den guten Weinen und den wunderbaren Delikatessen aufkommen, die man eigens von Moskau hatte kommen lassen. Einmal, während der langen Winternächte, lag Kovrin zu Bett und las, in einem französischen Roman. Die bedauernswerte Tanja, die allabendlich an Kopfschmerzen litt, weil ihr das Leben in der Stadt ungewohnt war, schlief bereits seit langem und flüsterte ab und zu irgendwelche unzusammenhängenden Worte vor sich hin. Es schlug die dritte Stunde. Kovrin löschte das Licht aus und legte sich bequemer. Lange lag er mit geschlossenen Augen da, doch der Schlaf wollte sich nicht einstellen, weil ihm vorkam, als wäre es sehr heiß im Zimmer und weil Tanja im Schlaf sprach. Um 16:30 zündete er schließlich die Kerze wieder an und da erblickte er den schwarzen Mönch, der im Sessel neben seinem Bett saß. »Wie geht es?« sagte der Mönch und fuhr nach kleinem Schweigen fort. »Woran denkst du jetzt?« »An den Ruhm«, erwiderte Kovrin. »In dem französischen Roman, den ich soeben las, gibt es einen Menschen, einen jungen Gelehrten, der aus Sehnsucht nach Ruhm und Ehre sich zu Dummheiten hinreißen lässt und hinsiecht. Dieses Verlangen verstehe ich nicht, weil du klug bist. Du bleibst dem Ruhm gegenüber gleichgültig, wie gegenüber einem Spielzeug, das dich nicht fesselt. Ja, das ist wahr. Das Berühmtsein lockt dich nicht. Und was ist daran schmeichelhaft oder belehrend, wenn auf deinem Grabstein dein Name eingraviert wird, den schließlich und endlich die Zeit mitsamt der Vergoldung zerfrisst? Ja, und glücklicherweise seid ihr zu viele, als dass das schwache menschliche Gedächtnis sich eure Namen merken könnte. Nur zu verständlich, bestätigte Kovrin. Wozu sollte man sie auch behalten? Doch lass uns von irgendetwas anderem reden, zum Beispiel vom Glück. Was ist Glück? Als es 5 schlug, setzte er sich im Bett auf, stellte die Füße auf den Teppich und sprach, dem Mönch zugekehrt, im Altertum gab es einen glücklichen Menschen, der sich schließlich vor seinem Glück zu fürchten begann, so sehr groß war es. Und um die Götter milde zu stimmen, brachte er ihnen seinen Lieblingsring zum Opfer. Ist dir das bekannt? Auch mich fängt das Glück irgendwie zu beunruhigen an, genau wie dem Polykrates. Es kommt mir seltsam vor, dass ich von Morgen bis Abend nichts als diese Freude empfinde. Sie erfüllt mein ganzes Sein und überwuchert alle anderen Gefühle. Ich weiß nicht mehr, was Trauer, Schmerz oder Langeweile sind. Und dabei schlafe ich nicht, ich bin immer wach und trotzdem kenne ich keine Langeweile. Ernsthaft gesprochen, ich fange an, mich zu beunruhigen. Warum das? Der Mönch wunderte sich. Freude ist doch kein übernatürliches Gefühl. Soll denn Frohsinn nicht der normale Zustand der Menschen sein? Je höher der Mensch infolge seiner geistigen und moralischen Entwicklung steht, umso freier ist er. Umso stärker überwältigt die Freude sein Dasein. Sokrates, Diogenes und Marc Aurel fühlten Freude und nicht Kummer. Und der Apostel sagt, freuet euch für und für. So freue dich denn und sei glücklich. Aber wenn plötzlich die Götter zürnen, sagte Kovrin im Scherz und lächelte, wenn sie mir meine Behaglichkeit fortnehmen und mich zwingen zu frieren und zu hungern, so wird mir das sicherlich nicht zusagen. Inzwischen war Tanja aufgewacht und blickte voll Verwunderung und Furcht auf ihren Mann. Er sprach, sich an den Sessel wendend, mit lebhaften Gesten und lachend. Seine Augen glänzten, und im Lachen lag etwas Rätselhaftes. »Andriuscha, mit wem sprichst du?« fragte sie und griff nach seiner Hand, die er dem Mönch hingestreckt hatte. »Andriuscha, mit wem?« »Wie, mit wem?« wiederholte Kovrin erschreckt. »Nun mit ihm, da sitzt er ja«, sagte er auf den schwarzen Mönch weisend. »Niemand sitzt dort. Niemand, Andriuscha. Du bist krank.« Tanja umarmte ihren Mann und schmiegte sich an ihn, als wolle sie ihn vor Geistern schützen, und schloss seine Augen mit der Hand. »Du bist krank.« Sie schluchzte und bebte am ganzen Körper. »Verzeih mir, du lieber Guter, doch ich habe es schon längst bemerkt, dass dein Gemüt irgendwie verwirrt ist. Du bist psychisch krank, Andriuscha.« Ihr Zittern übertrug sich auch auf ihn. Er schaute noch einmal nach dem Sessel hin, der jetzt leer war, und fühlte plötzlich eine Schwäche in Armen und Beinen, die ihn erschreckte. Er begann, sich anzukleiden. »Es ist nichts, Tanja, wirklich nichts«, flüsterte er bebend. »In der Tat, ich fühle mich nicht ganz wohl. Es ist an der Zeit, sich dies einzugestehen. Ich habe es schon lange gewusst. Und Papa weiß es auch«, stammelte sie und versuchte, ihr Schluchzen zu unterdrücken. »Du sprichst mit dir selber, lächelst rätselhaft vor dich hin, schläfst nicht. Oh, mein Gott, erbarme dich unser.« Sie sprach voll Entsetzen. »Doch sei ohne Furcht, Andrejuscha. Fürchte dich nicht, um Gottes Willen, fürchte dich nicht.« Sie begann sich gleichfalls anzukleiden. Jetzt erst, als er sie ansah, wurde sich Kovrin der ganzen Gefahr seiner Lage bewusst. Ihm wurde klar, was seine Gespräche mit dem schwarzen Mönch, was dieser selber zu bedeuten hatte. Jetzt erst erkannte er deutlich, dass er geisteskrank war. Beide kleideten sich an, ohne sich dessen bewusst zu werden, und gingen in den Saal, sie voran, er hinter ihr drein. Dort stand bereits, vom Schluchzen aufgeweckt, im Schlafrock und die Kerze in der Hand, Jegor Semjonitsch, der bei ihnen zu Besuch weilte. »Ängstige dich nicht, Andrejuscha«, sagte Tanja, die wie im Fieber bebte. »Hab keine Angst. Papa, das wird alles vorübergehen. Alles wird vorübergehen.« Kovrin brachte vor Erregung kein Wort hervor. Er wollte in scherzendem Ton zu seinem Schwiegervater sagen, »Schwiegervater, mir scheint, ich bin nicht bei Verstand.« Allein er vermochte nur, die Lippen zu bewegen und traurig zu lächeln. Um 9 Uhr in der Frühe bekleidete man ihn mit Mantel und Pelz, wickelte ihn in einen Schal und fuhr mit ihm im Wagen zum Doktor. Dort begann seine Behandlung. Wieder kam der Sommer. Der Arzt verschrieb ihm einen Aufenthalt auf dem Lande. Kovrin befand sich bereits besser, er sah den schwarzen Mönch nicht mehr. Und es war nur noch notwendig, wieder physisch zu Kräften zu kommen. So lebte er bei seinem Schwiegervater auf dem Lande, trank viel Milch, arbeitete lediglich 2 Stunden am Tag, trank keinen Wein und rauchte nicht. Vor dem Elias-Tag fand am Abend im Hause eine Nachtmette statt. Als der Messner dem Priester das Weihrauchgefäß reichte, duftete es in dem ganzen riesigen Saal wie auf einem Friedhof, und Kovrin verspürte Langeweile. Er ging in den Garten hinaus. Ohne die berauschenden Blüten zu beachten, schlenderte er durch den Garten, setzte sich auf eine Bank und ging darauf in den Park. Als er das Flussufer erreicht hatte, stieg er bis zum Flussbett hinunter und blieb dort stehen, versonnen auf das Wasser blickend. Die dunklen Fichten mit ihren knorrigen Wurzeln, die ihn im vergangenen Jahr so jung, froh und munter gesehen hatten, rauschten jetzt nicht, sondern standen unbeweglich und stumm, als ob er ihnen fremd wäre. Und in der Tat, sein Kopf war jetzt kahl geschoren, das lange, schöne Haar war fort, schwerfällig war sein Schritt, und sein Gesicht, verglichen mit dem Jahr zuvor, war aufgeschwemmt und blass geworden. Er ging über den Flusssteg an das andere Ufer. Dort, wo im letzten Jahr der Roggen gestanden hatte, lag jetzt in Reihen abgemähter Hafer. Die Sonne war bereits untergegangen und am Horizont flammte weithin purpurne Abendröte, die für den nächsten Tag stürmisches Wetter verhieß. Es war still. Kovrin schaute in die Richtung, in der sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal der schwarze Mönch gezeigt hatte, und stand gut 20 Minuten dort, bis die Abendröte verblasste. Als Kovrin schließlich müde und unbefriedigt heimkam, hatte die Mette schon ihr Ende gefunden. Jegor Semjonitsch und Tanja saßen teetrinkend auf der Terrasse, zu der einige Stufen hinaufführten. »Du solltest jetzt deine Milch trinken, scheint mir«, sagte Tanja zu ihrem Mann. »Nein, ich mag nicht«, erklärte er und hockte sich auf der untersten Stufe nieder. »Trink sie selber, ich will nicht.« Tanja tauschte mit ihrem Vater einen besorgten Blick und fuhr mit schuldbewusster Stimme fort. »Du weißt doch selber, dass dir Milch gut tut.« »Ja, sehr gut«, lächelte Kovrin. »Ihr könnt euch gratulieren. Seit Freitag habe ich schon wieder 1 Pfund zugenommen.« Er presste fest die Hände an den Kopf und sprach traurig weiter. »Warum hat man mich geheilt? Brompräparate, Müßiggang, warme Bäder, Kontrolle, kleinmütiges Entsetzen bei jedem Schluck. Alles dies wird mich schließlich und endlich zum Idioten machen. Ich war im Geist verwirrt, ich hatte Größenwahn. Jedoch, ich war glücklich und unternehmend und voll Heiterkeit. Ich war interessant und originell. Jetzt bin ich besonnen und solide geworden. Doch nun bin ich wie alle anderen. Ich bin eine Mittelmäßigkeit. Das Leben langweilt mich. Ach, wie hart waren alle gegen mich. Ich habe Halluzinationen gehabt. Doch wen hat das gestört? Ich frage, wen hat das gestört? Gott weiß, was du wieder redest, seufzte Jegor Semjonitsch. Es ist wirklich langweilig, dir zuzuhören. Hören Sie mir doch nicht zu. Die Anwesenheit von Menschen, insbesondere von Jegor Semjonitsch, machte Kovrin jetzt schon ungeduldig. Er antwortete trocken, kalt und sogar grob und blickte spöttisch auf ihn, als hasse und verachte er ihn. Jegor Semjonitsch jedoch war verwirrt und hüstelte geniert, obwohl er sich in keiner Hinsicht schuldig fühlte. Ohne zu verstehen, aus welchem Grunde sich die herzlichen und wohlwollenden Beziehungen so jäh gewandelt hatten, schmiegte sich Tanja an ihren Vater und schaute ihm besorgt in die Augen. Sie wollte verstehen und vermochte es nicht. Und nur eines war ihr absolut klar, dass der Zustand von Tag zu Tag schlimmer wurde. Dass der Vater in letzter Zeit sehr gealtert war, während ihr Mann täglich gereizter wurde, launenhaft, zänkisch und uninteressant. Sie vermochte kaum noch zu lachen oder zu singen. Bei Tisch aß sie nichts. Sie schlief ganze Nächte nicht, weil sie auf etwas Grauenhaftes wartete und war so heruntergekommen, dass sie einmal von Mittag bis Abend in Ohnmacht gelegen hatte. Während der Abendmette war ihr vorgekommen, als ob ihr Vater weinte. Und nun, als sie so zu dritt auf der Terrasse saßen, musste sie sich mit Gewalt zwingen, nicht daran zu denken. Wie glücklich waren Buddha und Mohammed und ebenso Shakespeare, dass sie keine besorgten Verwandten und Ärzte hatten, die sie von ihren Ekstasen und ihrer Begeisterung heilten, sagte Kovrin. Wenn man Mohammed gegen seine Nervosität mit Bromkali gefüttert und wenn er nur 2 Stunden am Tage gearbeitet und Milch getrunken hätte, dann wäre von diesem bemerkenswerten Menschen der Nachwelt nicht viel mehr geblieben als von seinem Hunde. Ärzte und Verwandte werden es schon nach und nach erreichen, dass die Menschheit verflacht, die Mittelmäßigkeit als Genie glänzt und die Kultur untergeht. Wenn ihr nur wüsstet, sagte Kovrin verdrießlich, wie dankbar ich euch bin. Er fühlte heftigen Zorn in sich aufsteigen und um nicht zu viel zu sagen, erhob er sich schnell und ging ins Haus. Es war still und durch die offenstehenden Fenster drang der aromatische Duft der Tabakblüten und der Mirabilis Jalapa. In dem riesigen dunklen Saal lag in grünlichen Flecken das Mondlicht auf Fußboden und Klavier. Kovrin entsann sich seines Entzückens im vergangenen Jahr, als er ebenso den Duft der Mirabilis Jalapa eingeatmet hatte und das Mondlicht ebenso durchs Fenster geschienen hatte. Um erneut die Stimmung des Vorjahres zurückzurufen, ging er rasch in sein Arbeitszimmer, steckte sich eine starke Zigarre an und befahl dem Diener, ihm Wein zu bringen. Doch von der Zigarre bekam er einen bitteren, ekligen Geschmack im Munde und der Wein schien ihm nicht so gut zu sein wie im vergangenen Jahr. Was die Entwöhnung für eine Rolle spielt. Von der Zigarre und in 2 Schluck Wein drehte sich ihm der Kopf und das Herz pochte so sehr, dass er zur Beruhigung Brom nehmen musste. Später, als Tanja zu Bett ging, sagte sie, »Vater vergöttert dich. Du jedoch zürnst mit ihm um Gott weiß was und das bringt ihn um, schau ihn nur an. Er wird nicht täglich älter, sondern stündlich.« Ich beschwöre dich, Andrejuscha, um Gottes Willen, sei um deines verstorbenen Vaters Willen, um meinetwillen, lieb zu ihm. Ich kann und ich will nicht. Aber weshalb nicht? Fragte Tanja, die am ganzen Körper zu zittern begann. Erkläre mir doch, warum nicht? Darum, weil er mir nicht sympathisch ist, das ist die ganze Sache. Kovrin sagte es gleichgültig und zuckte die Achseln. »Aber wir wollen über ihn nicht sprechen, ist er dein Vater.« »Ich kann es nicht verstehen, nicht verstehen«, flüsterte Tanja, presste die Hände an die Schläfen und starrte auf einen Fleck. »Etwas Unfassbares, Entsetzliches geht bei uns im Hause vor. Du hast dich verändert, du bist nicht mehr der Gleiche. Du, ein kluger, über dem Durchschnitt stehender Mann, du ärgerst dich über jede Nichtigkeit, mischst dich in jeden Streit. Belanglosigkeiten regen dich auf, dass man manchmal einfach verblüfft ist und sich fragt, bist du das noch? Nun, ärgere dich nicht«, sprach sie, erschreckt über ihre eigenen Worte, rasch weiter und küsste ihm die Hände. »Du bist klug, gut und edel. Du wirst meinem Vater gegenüber gerecht sein. Er ist ja so gut. Er ist nicht gut, sondern gutmütig. Solche Lustspielonkel in der Art deines Vaters, mit satten, gutmütigen Visagen, über die Maßen gastfrei und verschroben, haben mich früher einmal gerührt. Auch im Leben, sie haben mich zum Lachen gebracht. Aber jetzt sind sie mir ekelhaft. Egoisten sind sie, bis auf die Knochen. Und ekelhafter als alles andere ist mir ihre Sattheit und ihr auf den Magen bedachter, geradezu stierhafter oder ebergleicher Optimismus.« Tanja setzte sich aufs Bett und drückte den Kopf in die Kissen. »Dieses Martyrium«, sprach sie, und ihre Stimme verriet, dass sie schon bis zum Äußersten erschlafft, kaum noch zu sprechen vermochte. »Seit dem Winter keine einzige ruhige Minute. Das ist schrecklich, du lieber Gott. Ich leide so.« »Ja, natürlich. Ich bin Herodes und du und das Papachen, ihr seid die bethlehemitischen Kinder. Natürlich.« Sein Gesicht wirkte auf Tanja unschön und abstoßend. Der Hass und die ironische Miene standen ihm nicht. Ihr war schon vor dem aufgefallen, dass irgendetwas in seinem Gesicht nicht stimmte. So als ob sich von dem Zeitpunkt an, da er sich die Haare schneiden ließ, auch sein Gesicht verwandelt hätte. Sie wollte ihm irgendetwas Verletzendes sagen. Doch schon hatte sie sich bei diesem unfreundlichen Gefühl ertappt, erschrak und ging aus dem Schlafzimmer. Kovrin wurde auf einen Lehrstuhl berufen. Die Antrittsvorlesung war auf den 2. Dezember festgesetzt und an der Anschlagtafel in der Universität bereits angekündigt. Jedoch an dem vorgesehenen Tage verständigte er den Direktor der Universität durch ein Telegramm, dass er wegen Erkrankung nicht lesen könne. Er hatte einen Blutsturz gehabt. Er spuckte Blut. Doch zweimal im Monat kam es, dass das Blut reichlicher floss. Und danach war er meist ungewöhnlich geschwächt und versank in einen schläfrigen Zustand. Diese Krankheit ängstigte ihn nicht sonderlich, da er wusste, dass seine selige Mutter mit der gleichen Krankheit noch 10 Jahre, sogar noch länger gelebt hatte. Und die Ärzte versicherten ihm, dass es nichts Gefährliches sei. Und rieten ihm nur, sich nicht aufzuregen, möglichst regelmäßig zu leben und wenig zu sprechen. Im Januar kamen die Vorlesungen aus dem gleichen Grunde nicht zustande und im Februar war es schon zu spät, mit einem neuen Kursus zu beginnen, so wurde alles auf das kommende Jahr verschoben. Er lebte jetzt nicht mehr mit Tanja zusammen, sondern mit einer anderen Frau, die um 2 Jahre älter war als er und die ihn hegte und pflegte wie ein Kindchen. Seine Stimmung war friedlich und ergeben, er fügte sich gern. Und als Varvara Nikolajewna, so hieß seine Freundin, darauf bestand, ihn nach der Krim zu bringen, willigte er ein, obwohl er im Voraus wusste, dass bei dieser Reise nichts Gutes herauskommen werde. Sie waren am Abend in Sewastopol eingetroffen und in einem Gasthaus abgestiegen, um dort auszuruhen und anderen Tags nach Jalta weiterzufahren. Beide waren von der Reise ermüdet. Varvara Nikolajewna trank ihren Tee, legte sich zu Bett und schlief auch schon. Kovrin jedoch legte sich nicht nieder. Noch zu Hause, eine Stunde vor der Fahrt zum Bahnhof, hatte er von Tanja einen Brief erhalten und sich nicht entschließen können, ihn zu lesen, und so hatte er ihn in eine Tasche gesteckt. Doch der Gedanke an den Brief regte ihn jetzt auf. Völlig aufrichtig und bis in die Tiefe seiner Seele hielt er die Ehe mit Tanja jetzt für einen Fehler. und war froh darüber, dass er sich völlig von ihr getrennt hatte. Denn die Erinnerung an diese Frau, die schließlich und endlich nichts anderes als ein lebender Leichnam geworden und an der scheinbar schon alles gestorben war, ausgenommen die großen, starr blickenden, schönen Augen, die Erinnerung an sie rief lediglich Mitgefühl und Zorn gegen sich selber in ihm wach. Die Handschrift auf dem Umschlag erinnerte ihn daran, wie hässlich und hart er vor 2 Jahren mit ihr gewesen war, wie er sich für seine seelische Langeweile und Leere, sein Alleinsein und seine Unzufriedenheit mit diesem Leben an völlig unschuldigen Leuten gerecht hatte. Dann fiel ihm auch ein, wie er einmal seine Dissertation und alle seine Aufsätze, die er während der Zeit seiner Krankheit geschrieben hatte, in Fetzen gerissen und durchs Fenster geworfen hatte und wie diese im Winde dahin flatterten und sich an Bäume und Blumen hängten. In jeder Zeile hatte er sonderbare, durch nichts begründete Anmaßung gesehen, leichtsinnigen Übereifer, Frechheit, Größenwahn. Und das hatte auf ihn einen solchen Eindruck gemacht, als ob er sein ganzes Sündenregister gelesen hätte. Doch als das letzte Heft zerrissen und durchs Fenster geflogen war, hatte ihn plötzlich ein seltsames Gefühl des Ärgers und der Bitterkeit überfallen. Er war zu seiner Frau gegangen und hatte sie mit vielen Hässlichkeiten überschüttet. Mein Gott, wie sehr hatte er sie gepeinigt. Ein andermal, als er ihr absichtlich wehe tun wollte, hatte er ihr gesagt, dass ihr Vater eine wenig sympathische Rolle bei der Anbahnung ihrer Ehe gespielt habe, weil er ihn direkt gebeten habe, sie zu heiraten. Jegor Semjonitsch, der dies zufällig hörte, stürzte ins Zimmer und konnte vor Verzweiflung kein Wort herausbringen. Er stampfte nur mit den Füßen und knurrte irgendetwas völlig Unverständliches, so als ob er die Sprache verloren hätte. Tanja jedoch schrie nach einem Blick auf den Vater herzzerreißend auf und fiel in Ohnmacht. Es war ekelhaft gewesen. Alles dies ging ihm durch den Kopf, als er die bekannte Handschrift ansah. Kavrin trat auf den Balkon hinaus. Das Wetter war warm und still und es roch nach Meer. Die wundervolle Bucht hatte den Himmel und die Lichter in sich eingefangen und war von einer Farbe, für die es schwer ist, einen Namen zu finden. Es war eine zarte, schmeichlerische Synthese von Blau und Grün. An manchen Stellen erinnerte das Wasser in der Farbe an blaues Vitriol, an anderen wieder schien sich das Mondlicht verdichtet zu haben und zusammen mit dem Wasser die Bucht auszufüllen. Und im Ganzen, welch eine Harmonie der Farben! Was für eine ruhige, friedliche und erhabene Stimmung. Im unteren Stockwerk standen unterhalb des Balkons vermutlich Fenster offen, denn man vernahm deutlich Frauenstimmen und Lachen. Zweifellos gab man dort eine Abendgesellschaft. Kavrin bezwang sich selber, trat ins Zimmer zurück, öffnete den Brief und begann zu lesen. »Soeben ist mein Vater gestorben. Dies verdanke ich dir. Du hast ihn getötet. Unser Garten geht zugrunde. Schon wirtschaften fremde Leute darin, und so geschieht gerade das, was mein armer Vater so sehr befürchtete. Auch dieses verdanke ich dir. Ich hasse dich aus ganzer Seele und wünsche dir, dass du zugrunde gehst. O, wie ich leide! Meine Seele stirbt vor unerträglichem Leid. So sei verflucht. Ich hielt dich für einen außergewöhnlichen Mann, für ein Genie. Ich betete dich an. Aber du warst nur ein Dummkopf. Kavrin konnte nicht weiterlesen. Er zerriss den Brief und warf ihn fort. Eine Unruhe, die fast schon dem Entsetzen glich, nahm von ihm Besitz. Hinter dem Wandschirm schlief Varvara Nikolajewna. Er hörte sie atmen. Und aus dem Zimmer im unteren Stockwerk drangen Frauenstimmen zu ihm und Gelächter. Doch er hatte ein Gefühl, als ob er der einzige Mensch im Gasthaus sei und es außer ihm keine lebendige Seele gäbe. Ihm war bange, weil die unglückliche, leidgeprüfte Tanja ihn in ihrem Brief verflucht und ihm den Untergang gewünscht hatte. Und er schaute hastig nach der Tür, als ob er sich fürchtete, dass in sein Zimmer jene unbekannte Kraft treten und von ihm Besitz nehmen werde, die in seinem Leben und im Leben all jener, welche ihm einst so nahe gestanden, 2 Jahre hindurch eine solche Zerstörung verursacht hatte. Ihm war aus der Erfahrung bereits bekannt, dass das beste Mittel für ihn, seine Nerven zur Ruhe zu zwingen, die Arbeit war. Er musste sich nur an den Tisch setzen und sich, was immer es auch kostet, zwingen, seine Gedanken auf irgendetwas zu konzentrieren. So holte er aus seiner roten Aktentasche ein Heft, in dem der Entwurf zu einer kompilatorischen Arbeit für den Fall aufgezeichnet war, dass es ihm auf der Krim ohne Arbeit langweilig werden sollte. Er setzte sich an den Tisch und nahm den Entwurf vor. Und bald schien ihm, als sei die friedliche, ruhige und gleichmütige Stimmung zurückgekehrt. Das Heft mit dem Entwurf erweckte in ihm sogar Gedanken an die Eitelkeit der Welt. Er dachte daran, wie viel das Leben für die belanglosen und ganz gewöhnlichen Wohltaten fordert, die es den Menschen gewähren kann, um zum Beispiel zu einem Lehrstuhl zu gelangen, ein gewöhnlicher Professor zu werden, mit matter, gelangweilter und schwerfälliger Sprache belanglose und zudem noch fremde Gedanken vorzutragen, mit einem Wort, um die Position eines mittelmäßigen Gelehrten zu erreichen, hatte er, Kovrin, 15 Jahre lang studieren, Tag und Nacht arbeiten, eine schwere psychische Krankheit überstehen, eine unglückliche Ehe durchmachen und alle möglichen Torheiten und Ungerechtigkeiten begehen müssen, an die zu denken nicht einmal gut war. Kovrin war sich jetzt klar dessen bewusst, dass er eine Mittelmäßigkeit war. Aber er söhnte sich gern damit aus, weil seiner Ansicht nach ein jeder Mensch mit dem zufrieden sein musste, was er war. Die Konzeption seiner Arbeit hatte ihm die Ruhe wiedergegeben. Jedoch der zerrissene Brief lag weiß auf dem Fußboden und hinderte ihn, sich zu konzentrieren. Er erhob sich vom Tisch, sammelte die Brieffetzen auf und warf sie zum Fenster hinaus. Doch vom Meer her wehte ein leiser Wind und die Papierschnitzel flatterten auf das Fensterbrett nieder. Wiederum packte ihn die Unruhe, die fast einem Entsetzen glich, und wieder bildete er sich ein, dass im ganzen Gasthaus keine Seele außer ihm sei. Er ging auf den Balkon. Als wäre sie ein lebendiges Wesen, so blickte die Bucht auf ihn mit einer Unzahl himmelblauer, türkisblauer und feuriger Augen und lockte ihn zu sich hinunter. Wirklich, es war schwül und drückend, und es wäre angenehm gewesen, ein Bad zu nehmen. Plötzlich begann in der unteren Etage unter dem Balkon eine Geige zu spielen und zwei zärtliche weibliche Stimmen sangen dazu. Dies war ihm etwas Bekanntes. In der Romanze, die man dort unten sang, wurde von einem Mädchen erzählt, dessen Geist erkrankt war und das bei Nacht im Garten geheimnisvolle Laute hörte und auf den Gedanken kam, dass dies eine heilige, uns Sterblichen unverständliche Harmonie sei. Kovrin stockte der Atem. Sein Herz krampfte sich vor Wehmut zusammen, und eine wunderbare Freude, wie er sie bereits seit langem vergessen, durchzitterte seine Brust. Eine schwarze, hohe Säule, einer Windhose oder einem Wirbelsturm ähnlich, stieg am jenseitigen Ufer auf. Sie bewegte sich mit furchterregender Schnelligkeit auf das Hotel zu, beim Näherkommen immer kleiner und dunkler werdend, und Kovrin war kaum imstande auszuweichen und den Weg freizugeben. Der Mönch mit unbedecktem grauem Haupt, mit schwarzen Augenbrauen, barfuß, die Hände über der Brust gekreuzt, schwebte vorüber und blieb in der Mitte des Zimmers stehen. »Warum hast du mir nicht geglaubt?« fragte er mit leichtem Vorwurf und schaute Kovrin liebevoll an. »Wenn du mir damals geglaubt hättest, dass du ein Genie bist, du hättest diese 2 Jahre nicht so traurig, nicht so armselig verbringen müssen.« Und schon glaubte Kovrin aufs Neue, dass er ein Auserwählter Gottes und ein Genie sei. Lebendig wurden mit eins alle jene früheren Gespräche mit dem schwarzen Mönch, und er wollte sprechen, allein stattdessen floss Blut aus seinem Mund, gerade auf seine Brust, und er fuhr, ohne zu wissen, was er tat, mit beiden Händen nach der Brust, und seine Manschetten färbten sich rot vom Blut. Er wollte nach Varvara Nikolajewna rufen, die hinter dem Wandschirm schlummerte, und brachte mit großer Anstrengung hervor: »Tanja!« Er fiel zu Boden, stützte sich mit einer Hand hoch und rief wieder: »Tanja!« Er rief: »Tanja!« Er rief den großen Garten mit den taubenetzten Blüten. Er rief den Park, die Fichten mit den knorrigen Wurzeln, das Roggenfeld, seine herrliche Wissenschaft, seine Jugend, seinen Mut, seine Freude. Er rief das Leben zurück, das so schön gewesen war. Er erblickte auf dem Boden neben seinem Gesicht eine große Blutlache und vermochte vor Schwäche kein einziges Wort mehr zu sagen. Allein ein unaussprechliches, ein grenzenloses Glück erfüllte sein ganzes Sein. Unter dem Balkon spielte man die Serenade, und der schwarze Mönch raunte ihm zu, dass er nur deswegen sterbe, weil sein schwacher Menschenleib kein Gleichgewicht mehr besessen habe und nicht mehr die Hülle für das Genie zu sein vermöge. Als Varvara Nikolajewna aufwachte und hinter dem Wandschirm hervortrat, war Kovrin bereits gestorben. Und auf seinem Antlitz lag ein seliges Lächeln.